Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Zweites Buch, Barock und Rokoko. Vom 30-jährigen Krieg bis zum 7-jährigen Krieg. Willkommen zur 34. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Angesichts meines dieser Tage ein wenig knapp bemessenen Zeitbudgets habe ich mittelschweren Herzens beschlossen, diesmal auf Sendungsgäste zu verzichten und zur Abwechslung wieder einmal auf mich selbst zurückzugreifen. Womit auch dem löblichen Usus formeller Anmoderation für heute hinreichend Genüge getan sein dürfte. Der deduktive Mensch. Wie die Mathematik soll nun auch die Metaphysik aus unmittelbar durch sich selbst gewissen Prinzipien deduktiv ihre Sätze entwickeln. Wahr ist alles, was ich klar und deutlich vorstelle. Wir dürfen daher nur dem folgen, was wir entweder selbst einleuchtend zu erkennen oder aus einer solchen Erkenntnis mit Sicherheit abzuleiten vermögen. In einer streng geprüften und geordneten Reihe derartiger fortschreitender und entdeckender Folgerungen besteht die kartesianische Methode. Der oberste Grundsatz, den Descartes aufstellt, lautet nun: Alles ist zweifelhaft, de omnibus dubitandum. Die Sinneseindrücke, aus denen wir unser Weltbild aufbauen, täuschen uns sicherlich zuweilen, vielleicht sogar immer. Indes, selbst in dem Falle, dass wir berechtigt sein sollten, an allem zu zweifeln, wäre eines ganz unbezweifelbar, nämlich dieser unser Zweifel. Auch wenn alle unsere Vorstellungen falsch sind, bleibt als positiver Rest die Tatsache übrig, dass sie Vorstellungen sind. Auch wenn alles Irrtum ist, die Existenz unseres Irrtums selbst ist keiner. Auch wenn ich alles leugne, so bin doch immer noch ich es, der leugnet. So gelangt Descartes von seinem Ausgangspunkte de omnibus dubito unmittelbar zu der Folgerung dubito ergo sum oder, da alles Zweifeln Denken ist, cogito ergo sum. Diesen Satz identifiziert er aber sofort mit einem dritten, sum cogitans, indem er die Behauptung aufstellt, dass der Mensch nicht nur ein Wesen sei, dessen Existenz aus seinem Denken erhält, sondern dass das ganze Sein seiner geistigen Hälfte im Denken bestehe. Die Welt zerfällt für Descartes in zwei Substanzen: die Körper, deren Grundeigenschaft die Ausdehnung ist, und die Geister, deren wesentliches Attribut das Denken bildet. Der Körper ist nie ohne Ausdehnung. Der Geist nie ohne Denken. Mens semper cogitat. Dies führt Descartes zu zwei merkwürdigen Folgerungen, die aber für ihn und seine Zeit ungemein charakteristisch sind. Erstens nämlich, dass der Mensch, wenn er die kartesianische Methode mit der nötigen Vorsicht anwendet und nur dem zustimmt, was er klar und deutlich erkannt hat, niemals irren kann. Dass der Irrtum seine eigene Schuld ist, der er nur dadurch verfällt, dass er von der göttlichen Gabe der Erkenntnis nicht den richtigen Gebrauch macht. Und zweitens, dass, da denkende Substanzen nie ausgedehnt, Ausgedehnte nie denkend sein können, der menschliche Körper eine Maschine ist, die mit der Seele nichts gemeinsam hat. Und die Tiere, da sie nicht denken, überhaupt keine Seele besitzen und sich in nichts von komplizierten Automaten unterscheiden. Versuchen wir nun, diese Philosophie, die Descartes in einer kristallinen und bisweilen fast dramatisch bewegten Sprache vorgetragen hat, etwas näher ins Auge zu fassen. Ihr hervorstechendster Grundzug ist zunächst eine strenge und allseitige Methodik und der leidenschaftliche Glaube an den Sieg dieser Methodik. Es gibt eine Methode, einen logischen Universalschlüssel. Wer ihn besitzt, besitzt die Welt. Habe ich die Methode, die wahre Methode, so habe ich die Sache. Dies ist die kartesianische Kardinalüberzeugung, die sich bis zum gebietenden und beherrschenden Lebenspathos steigert und den ganzen ferneren Entwicklungsgang der lateinischen Seele bestimmt hat, von Descartes über Voltaire und Napoleon bis zu Taine und Zola. Diese Methode ist die analytische. Sie zerlegt die gegebene Realität oder ihre zur Untersuchung gestellten Ausschnitte zunächst in ihre Elemente, um von da an deduktiv auf dem richtigen Wege wieder zu ihr zurückzukehren. Sie korrigiert die Welt und deren Betrachtung, oder vielmehr, sie korrigiert die Welt durch deren Betrachtung. Um die Wahrheit methodisch zu finden, muss man die verwickelten und dunklen Sätze stufenweise auf einfachere zurückführen und dann von der Anschauung dieser ausgehen, um ebenso stufenweise zur Erkenntnis jener zu gelangen. Zitat Ende. Erst seziert man, dann konstruiert man. Beides sind extrem rationalistisch-mechanische Funktionen. Mathematik ist die Universalwissenschaft, weil sie allein jene Anforderungen restlos zu erfüllen vermag. Nur sie hat die Möglichkeit, ihre Objekte in ihre letzten Bestandteile zu zerlegen, und nur sie ist imstande, an der Hand einer lückenlosen Kette von Beweisen und Schlüssen zu ihren letzten Erkenntnissen emporzusteigen. Im Grunde ist daher alles ein mathematisches Problem. Die gesamte physische Welt, die uns umgibt, unser Geist, der sie aufnimmt, und sogar die Ethik, das charakteristischste und merkwürdigste Stück des kartesianischen Systems. In seiner Abhandlung Les Passions de l'âme hat nämlich Descartes in sehr geistvoller und scharfsinniger Weise eine erschöpfende analytische Darstellung der menschlichen Leidenschaften und zugleich eine Anleitung zu ihrer Lenkung und Bekämpfung gegeben. Dieser berühmte Essay, der von den Zeitgenossen aufs Höchste bewundert wurde, ist nichts anderes als der Versuch, die Gesamtheit der Affekte auf eine Reihe allgemeiner Grundformen zurückzuführen und so eine Art Algebra der Passionen zu liefern. Kurz, alles ist ein Problem der Analysis, der analytischen Geometrie. Was nun ist analytische Geometrie? Wir sagten es bereits. Nichts anderes als die Kunst, Gesetz und Gestalt einer Sache zu finden, ohne hinzusehen. Die Gleichung des Kreises, der Ellipse, der Parabel, ehe diese da sind, denn sie folgen ganz von selber aus der Gleichung. Sie müssen folgen, logisch-mathematischen Gehorsam leisten. Descartes wusste auch sein eigenes Leben nach dieser algebraischen Methode einzurichten. Zuerst entwarf er sich sozusagen die Gleichung seiner Biografie und dann konstruierte er ganz exakt die Kurve seines Lebens nach dieser theoretischen Formel. In seinem Entwicklungsgang war nichts zufällig oder von außen aufgedrängt, sondern alles von ihm selbst vorherbestimmt. Mit vollem Bewusstsein begab er sich während der ersten Hälfte seines Daseins in die große Welt, um in ihrem Buche zu lesen. Zitat Ende. Und ebenso bewusst schloss er sich während des Restes seiner Erdenbahn von ihr ab, um über sie zu philosophieren. Mit Descartes betritt der deduktive Mensch die Bühne der Geschichte. Die Sonne der Raison. Die erste Grundüberzeugung dieses deduktiven Menschen lautet: Nur was man denkt, ist wirklich. Und nur was man geordnet denkt, ist wirklich gedacht. Was ich klar und deutlich einsehe, ist wahr. Die clara et distincta perceptio ist das untrügliche Kriterium des Richtigen. Descartes gebraucht auch in seinem Stil mit Vorliebe Metaphern, die in diesem Vorstellungskreise liegen, wie Tag, Licht, Sonne. Er beschäftigt sich als Naturforscher besonders gern mit optischen Problemen und in seinem verloren gegangenen großen Werk, das wahrscheinlich den Titel Le Monde führte, hatte er den ganzen Kosmos vom Standpunkt seiner Theorie des Lichts behandelt. Das Ziel seiner gesamten Philosophie ist la recherche de la vérité par les lumières naturelles, wie er eine seiner nachgelassenen Schriften genannt hat. Für dieses natürliche Licht des Verstandes gibt es nichts, was es nicht zu erhellen vermöchte. Was nicht in seiner Sonne liegt, ist nicht wert, beschienen zu werden. Ja, noch mehr, es existiert nicht. Und was es bescheint, ruht in vollem Tagesglanze, klar und gleichmäßig, erhellt ohne Schatten und Nuancen, ohne Dunkelheiten und Widersprüche, denn für den reinen, seiner selbst bewussten und sicheren Verstand gibt es nur eine einzige große Gewissheit, ohne Grade. Es ist eine Art Mittagshöhe, die der menschliche Geist hier erklimmt, einseitig, aber heroisch. Dieser Zenit kann natürlich nur erreicht werden, indem alles vernachlässigt und sogar geleugnet wird, was nicht im Strahlenkegel der klaren Ratio liegt. Es gibt daher für diese Weltanschauung nichts Unterbewusstes und nichts Halbbewusstes, keine undefinierbaren Seelenregungen, keine dunklen Triebe, keine geheimnisvollen Ahnungen, auch Empfindungen nur, soweit sie der Ausdruck klarer Gedanken sind. Etwas begehren heißt, etwas für wahr halten, etwas verabscheuen, es für falsch halten. Gute Handlungen sind jene, denen eine adäquate Erkenntnis zugrunde liegt, böse Handlungen solche, die aus unrichtigen Vorstellungen fließen. Tiere und Pflanzen sind, wie wir bereits gehört haben, bloße Automaten. Ihre Empfindungen sind nichts als körperliche Bewegungen, die rein mechanischen Gesetzen gehorchen, denn alles, was ohne Denken vor sich geht, ist ein bloß physikalischer Vorgang. Descartes scheut nicht davor zurück zu erklären, dass sie weder sehen noch hören, weder hungern noch dürsten, weder Freude noch Trauer fühlen. Sie wissen, sagt er, von ihren Lebensäußerungen nicht mehr als eine Uhr, die 7 oder 8 schlägt. Er geht konsequenterweise noch weiter und zählt auch die menschlichen Empfindungen nicht unter die seelischen Vorgänge. Sie sind für ihn ebenfalls nur Bewegungserscheinungen. Die Leidenschaften sind nichts als falsche Urteile, verworrene, unrichtige, dunkle Vorstellungen. Sie sind daher nicht existenzberechtigt und können und müssen besiegt werden durch die Vernunft, die das Vermögen der klaren Begriffe und deutlichen Vorstellungen ist. Wir erkennen hier jene der griechischen Stoa verwandte, aber ins Weltmännische gewendete Geisteshaltung, wie sie dem 17. Jahrhundert als ethisches Ideal vorschwebte. Der Mensch, der alle seine Triebe gebändigt, rationalisiert hat durch klare Methodik, die ihm Lebensform geworden ist, der alles, was aus den elementaren Instinkten der unregulierten Willenssphäre fließt, als unzivilisiert und plebejisch, geschmacklos und barbarisch, unphilosophisch und unästhetisch unter sich sieht. Alles, was nicht der Raison unterworfen ist, als subaltern und mauvais genre empfindet. Aber hier kündigt sich auch schon 18. Jahrhundert an, nämlich die Überzeugung, dass alles, was mit der Vernunft in Widerspruch steht, eine unreife Bildung und Verirrung der Natur darstellt, die dazu bestimmt ist, im Gange des Fortschritts überwunden zu werden. Die Seele ohne Brüder. Das kartesianische System hat auf allen einzelnen Gebieten nur die natürlichen Folgerungen gezogen, die ihm von seinem obersten Grundsatz vorgezeichnet waren, dem Cogito ergo sum. Aus dem Denken erhält für Descartes die Tatsache des menschlichen Ich und der ganzen Welt. Allerdings hat Descartes auf den Einwand Gassendis, dass der Mensch seine Existenz auch aus jeder seiner anderen Tätigkeiten folgern und daher zum Beispiel auch sagen könne, ambulo ergo sum, ich gehe spazieren, also bin ich, mit Recht erwidert, dass der Mensch der Tatsache, dass er spazieren geht, nur dadurch gewiss werde, dass er sie vorstelle, also sein Spazierengehen denke. Aber Descartes hat Denken und Sein nicht nur in die Beziehung von Obersatz und Untersatz gebracht, sondern in das Verhältnis der Identität, indem er feststellte, dass das Wesen der Seele ausschließlich im Denken bestehe und daher nur das Gedachte wirklich sei. Hätte ihm Gassendi als Beispiel den Satz »Volo ergo sum«, »Ich will, also bin ich«, entgegengehalten, auf dem die Philosophie Schopenhauers fußt, so hätte Descartes nicht dieselbe Replik vorbringen können. Denn wenn ich auch meines Willens nur dadurch bewusst werde, dass ich ihn vorstelle, so bleibt doch immer noch die Frage offen, ob dieser Wille nicht trotzdem die Ursache meiner Existenz sein könnte. Durch die Tatsache meines Denkens wird mir mein Ich bloß bewiesen, aber Descartes machte den logischen Grund zum metaphysischen. Zu diesem Trugschluss war er jedoch gleichwohl berechtigt. Denn die Aufgabe des großen Philosophen besteht nicht darin, korrekt zu schließen, sondern die Stimme seiner Zeit zu sein, das Weltgefühl seiner Epoche in ein System zu bringen. Und der damalige Mensch war aufs Tiefste überzeugt, dass nur jene Tätigkeit, von der er wisse, seine Tätigkeit sei. Quod nescis, quomodo fiat, id non facis, sagt der Kartesianer Guellin. Nur wer denkt, hat eine Seele, und wer eine Seele hat, muss denken. L'âme pense toujours, sagt der Kartesianer Malebranche. Diese Seele, die immer denkt, hat keine Brüder. Es zeigt sich am Kartesianismus in besonders starkem Maße die starre Isolation, in die jeder konsequente Rationalismus den Menschen einschließt. Es ist die heroische Öde und selbstherrliche Einsamkeit des reinen Denkens, aus der heraus Descartes sein furchtbares Cogito ergo sum aufstellt. Der von ihm konzipierte Mensch befindet sich auf der ganzen weiten Welt allein mit seinem Cogito, der erhabenen Kraft zu denken, zu ordnen, zu klären, die ihm den ganzen Kosmos, Gott, Mensch und Natur, Weltaufgänge und Weltuntergänge, Soziologen, Astronomien, Physiken, Atome, Wirbel, Planeten, Staaten, Leidenschaften, Tugenden aufbaut. Wirklich ist im Grunde doch nur, obgleich sie es nicht wahrhaben will und vielleicht selbst nicht weiß, diese Monas Cartesius, die denkt, denkt. Die Sinneswahrnehmungen sind nicht wahr. Wahr ist nur das Denken dieser Wahrnehmungen. Wie ja auch in der analytischen Geometrie die reale Kurve nicht wahr, jedenfalls nicht das Wesentliche ist, sondern ihre durch den Verstand gefundene allgemeine Formel. Die sinnlichen Vorstellungen haben geringere Realität, weil sie unklar sind. Und wer verbürgt uns, dass nicht die ganze Sinnenwelt ein Traum ist? Wenn ich mir die Sache sorgfältig überlege, finde ich nicht ein einziges Merkmal, um den wachen Zustand vom Traum sicher zu unterscheiden. So sehr gleichen sich beide, dass ich völlig stutzig werde und nicht weiß, ob ich nicht in diesem Augenblick träume. Zitat Ende. Hier demaskiert sich Descartes plötzlich als echter Barockphilosoph, indem er die Sinnenwelt zu einer Wirklichkeit zweiter Ordnung degradiert, sie, wenn auch nur in der Hypothese, als Traum konzipiert und jedenfalls dem Ganzen aufs Höchste misstraut. Er war auch darin eine Barocknatur, dass er mit seinem grundsätzlichen Skeptizismus und seinem höchst revolutionären Rationalismus eine bedingungslose Anerkennung des Wirklichen in seiner Machteigenschaft verband. Er war, wie wir bereits andeuteten, als Mensch streng konservativ, fast reaktionär, im Innersten gegenreformatorisch gesinnt. Denn die Reformation war individualistisch, demokratisch, fortschrittlich, freiheitlich in der Praxis, wovon Descartes niemals etwas wissen wollte. Bossuet sagte von ihm, dass seine Vorsicht gegenüber der Kirche bis zum Äußersten ging. Und er selbst empfahl in einer seiner Schriften, unter allen Umständen die Gesetze und Gewohnheiten des Landes zu beobachten, in dem man lebe, an der Religion festzuhalten, in der man erzogen sei, im Verkehr die gemäßigtesten und verbreitetsten Maximen zu befolgen und vermied es überhaupt, über ethische Gegenstände zu handeln, weil es nur Sache mächtiger Personen sei, sittliche Normen für andere aufzustellen. Er war Aristokrat und Katholik und hat niemals protestiert. Gleichwohl oder wahrscheinlich eben deshalb hat kein Bürgerlicher und kein Reformierter seines Landes eine so voraussetzungslose Philosophie geschaffen. Es weht in ihr die Luft eines Geistes, der so frei ist, dass er selbst die Freiheit verachtet. Übergang der Vorbarocke in die Vollbarocke. Und tatsächlich erhoben sich auch die ersten Gegner seiner Philosophie in der protestantischen Republik der Freien Niederlande. Aber 13 Jahre nach seinem Tode traten auch die Jesuiten gegen ihn auf und setzten es durch, dass seine Bücher auf den Index kamen. Und nicht lange darauf wurde seine Lehre von den französischen Universitäten verbannt. Aber seine Schule breitete sich trotzdem unaufhaltsam aus. Nicht bloß durch die Okkasionisten, wie man seine nächsten Nachfolger und Fortbildner in der Geschichte der Philosophie nennt, nicht bloß durch die berühmte Logik des Port-Royal, L'Art de Penser und die tonangebende Art Poétique Boyons, vielmehr war ganz Frankreich seine Schule, an der Spitze der Sonnenkönig selbst, der seine Werke verboten hatte. Der Staat, die Wirtschaft, das Drama, die Architektur, die Geselligkeit, die Strategie, die Gartenkunst, alles wird kartesianisch. In der Tragödie, wo die Begriffe der Leidenschaften miteinander kämpfen. In der Komödie, wo die algebraischen Formeln der menschlichen Charaktere entwickelt werden. In den Anlagen von Versailles, die abstrakte Gleichungen von Gärten sind. In der analytischen Methode der Kriegführung und der Volkswirtschaft, in dem sozusagen deduktiven Zeremoniell der Gebärden und Manieren, des Tanzes und der Konversation. Überall herrscht als unumschränkter Gebieter Descartes. Und man kann sogar sagen, dass fast bis zum heutigen Tage jeder Franzose ein geborener Kartesianer ist. Die Französische Revolution hat den Absolutismus der Bourbonen so gründlich beseitigt, als es nur denkbar war. Aber Descartes hat sie nicht vom Thron gestürzt, sondern in seiner Macht aufs Ausschweifendste bestätigt. Mit Ludwig XIV. Vollzieht sich der Übergang der Vorbarocke in die Vollbarocke. Seine selbstständige Regierung umfasst ungefähr 5,5 Jahrzehnte. Mit seinem Tode setzt die Spätbarocke ein, die unter dem Namen Rokoko bekannt ist. Wir haben im vorigen Kapitel erwähnt, dass die Zeit, wo er zur Alleinherrschaft gelangt, auch sonst eine Anzahl entscheidender Daten enthält. Und ebenso verhält es sich mit dem Ende seiner Regierungsperiode. Er selber stirbt 1715 und in demselben Jahre Malebranche, der bedeutendste Kartesianer. 1713 gelangt Friedrich Wilhelm I. in Preußen, 1714 das Haus Hannover in England auf den Thron. Zwei gewichtige politische Wendepunkte. Und 1716 stirbt Leibniz, in dem, wie wir später sehen werden, der Barockgeist seine höchste Konzentration gefunden hat. Der Tod des Sonnenkönigs bedeutet somit in mehr als einem Sinn das Ende einer geschichtlichen Epoche. Der König als Mittelpunkt des irdischen Koordinatensystems. Der extreme Absolutismus, den Ludwig XIV. Aufrichtete, folgte ganz von selber aus der Allherrschaft der kartesianischen Raison, die ein Zentrum fordert, wovon aus alles einheitlich und methodisch beherrscht und gelenkt wird. Das L'état, c'est moi hatte für die Menschen jener Zeit nichts weniger als jene frivole Bedeutung, die spätere Beurteiler diesem Worte beigelegt haben. Der König ist der von Gott und der Vernunft eingesetzte Mittelpunkt des irdischen Koordinatennetzes. An ihm hat sich alles zu orientieren. Wer anders empfunden hätte, wäre dem Zeitgefühl nicht bloß als ein Staatsverräter und Majestätsverbrecher, sondern als etwas viel Schlimmeres erschienen, als ein Mensch, der nicht methodisch zu denken vermag. Erst ist der König da, dann der Staat. Aus ihm entwickelt sich der Staat, wie zuerst das Koordinatenkreuz da ist und dann erst die realen Punkte, Linien und Flächen. Der König beherrscht nicht nur den Staat, er macht den Staat. Hieraus ergaben sich selbstverständlich radikal-absolutistische Theorien, am klarsten und eindringlichsten dargelegt in den Schriften Bossuets, des Adlers von Meaux, der einer der packendsten Kanzlerredner und glänzendsten Historiker seiner Zeit war. In seiner Politik nach den Lehren der Heiligen Schrift erklärt er, der König sei der Statthalter und das Bild Gottes auf Erden, seine Majestät der Abglanz der Göttlichen. Der ganze Staat, der Wille des gesamten Volkes sei in ihm beschlossen. Nur wer dem König diene, diene dem Staat. Dies war Bossuets tiefste Überzeugung und keine gefällige Hoftheologie und Hofpolitik. Und wenn wir beobachten, wie nicht nur die große Masse, sondern auch die edelsten und kühnsten Geister der Zeit von denselben Gefühlen durchdrungen waren, so müssen wir zu der Ansicht gelangen, dass Ludwig XIV. Kein größenwahnsinniger Autokrat war, sondern nur nahm, was die menschliche Meinung ihm entgegenbrachte, ja aufdrängte. Er herrschte nicht bloß mit den Mitteln äußerer Gewalt, sondern als legitimer Mandatar des Zeitgeists. Er war wirklich, was bei Hobbes der Staat ist, ein sterblicher Gott. Seine Gnade beseligte, seine Ungnade tötete. Nicht bloß der große Vatel, der übrigens ein Genie unter den Köchen gewesen sein muss, Madame de Sévigné sagte, sein Kopf hätte hingereicht, alle Sorgen einer Staatsverwaltung in sich zu fassen, stürzte sich in sein Küchenmesser, als ein Festessen, das Condé dem König gab, nicht vollkommen geriet. Auch Colbert verfiel in ein todbringendes, nervöses Fieber, weil ihm, als er gegen die allzu kostspieligen Versailler Bauten Einspruch erhob, der erzürnte König andeutete, es müssten Unterschleife vorgekommen sein. Vauban hatte eine sehr einsichtsvolle Schrift über Steuerreformen veröffentlicht, die aber das königliche Missfallen erregte und daher beschlagnahmt und vernichtet wurde. 11 Tage später war er eine Leiche. Und einen vierten, der in der Haute-Tragédie ebenso groß war wie Vatel in der Kochkunst, Colbert im Finanzwesen und Vauban im Festungsbau, ereilte dasselbe Schicksal. Racine, der sich aus Zerstreutheit eine grobe Taktlosigkeit hatte zu Schulden kommen lassen. Eines Abends unterhielt er sich bei Frau von Maintenon mit Ludwig XIV., der gern und häufig seinen Verkehr suchte, über die Pariser Theater. Der König fragte, woher es komme, dass die Komödie von ihrer einstigen Höhe so tief herabgesunken sei. Racine antwortete, der Hauptgrund liege nach seiner Ansicht darin, dass zu viele Stücke von Scarron gespielt würden. Bei dieser Äußerung errötete Madame de Maintenon, die einmal Madame Scarron gewesen war. Es entstand ein peinliches Schweigen. Der König brach die Unterredung ab und richtete seitdem nie wieder ein Wort an Racine, der darüber in Trübsinn verfiel und starb. Kurz, die Empfindungen, die man dem König entgegenbrachte, sind nicht in allzu übertriebener Weise in der Antwort ausgedrückt, die der Frau von Maintenon von ihrem Bruder gegeben wurde, als sie erklärte, das langweilige Leben an der Seite Ludwigs nicht mehr ertragen zu können. Sie haben also die Aussicht, Gott Vater zu heiraten? Innere Verwaltung Ludwigs des 14. Die äußeren Instrumente, durch die Ludwig der 14. seine allgegenwärtige Herrschaft ausübte und befestigte, waren Bürokratie, Polizei und stehendes Heer. Drei Elemente, die das moderne Staatswesen in hervorragendem Maße charakterisieren und unter seiner Regierung zur höchsten Ausbildung gebracht worden sind. Über das ganze Land zog sich das Netz einer sorgfältig abgestuften und organisierten Beamtenhierarchie. Die Besteuerung wurde prompt und unerbittlich gehandhabt, als eine stets offene, aber schließlich doch versiegende Quelle für die ungeheuren Ausgaben des Staatshaushalts. Die Kopfsteuer, Latae, war sehr hoch und dabei ungerecht verteilt, da Adel und Geistlichkeit von ihr befreit waren. Dazu kamen noch drückende indirekte Abgaben von einer Reihe der notwendigsten Gebrauchsartikel, vor allem die berüchtigte Salzsteuer, La Gabelle. Ebenso verhasst und gefürchtet waren die Lettres de Cachet, mittels deren der König jede beliebige Person ohne Prozess auf unbestimmte Zeit internieren konnte. Den selbstbewussten und selbstherrlichen Feudaladel verwandelte Ludwig XIV. In eine Hofaristokratie, die nur noch den Zweck hatte, den Glanz des Königtums zu erhöhen. Er gab zwar bei der Besetzung der öffentlichen Ämter und vor allem bei der Vergebung der höheren Offiziersstellen den Edelleuten den Vorzug, aber sie waren aus kleinen Souveränen Beamte der Krone geworden, die sich nur durch äußere Ehren und Abzeichen von den gewöhnlichen Untertanen unterschieden. Übrigens zog der König auch zahlreiche Bürgerliche in seinen Dienst, wenn sie Talent und Unternehmungsgeist zeigten, und besetzte mit ihnen nicht selten die höchsten Posten, zumal in der Verwaltung, weshalb ihn der Herzog von Saint-Simon in seinen Memoiren Le Roi des Commis nannte. So entstand eine neue, sehr einflussreiche Kaste der Nouveaux Riches, die durch Länderkauf, nachträgliche Nobilitierung, glückliche Spekulationen und vornehme Heiratsverbindungen rasch emporkamen. Seine größte Aufmerksamkeit richtete er auf das Heerwesen. Er war selber nicht das, was man einen Militaristen nennt, aber er erkannte in fortwährenden Kriegen, die der patriotischen Eitelkeit schmeichelten und zugleich den Betätigungsdrang nach außen ablenkten, das sicherste Mittel, sich bei einer so ruhmgierigen, unruhigen und herrschsüchtigen Nation wie der seinigen in dauerndem Ansehen zu erhalten. Es ist das System, das seither alle französischen Regierungen angewendet haben, einerlei, ob sie bourbonisch, jakobinisch oder napoleonisch waren. Es gelang ihm denn auch binnen kurzem, seine Armee zur stärksten, geschultesten, bestausgerüsteten und bestgeführten Europas zu machen. Turenne, Condé, Luxemburg und Catinat waren Meister der Strategie, denen niemand gleichkam. Vauban, der größte Kriegsingenieur des Jahrhunderts, umgab Frankreich mit einem bewundernswerten Festungsgürtel, brachte die Belagerungskunst auf eine bis dahin unerreichte Höhe und vervollkommnete das Artilleriewesen durch die Einführung der bombenwerfenden Mörser und des Ricochetier-Schusses, des ersten Versuches indirekten Feuers. Sein Kriegsminister Louvois, der berüchtigte Verwüster der Pfalz, reformierte das ganze Heerwesen. Er ersetzte die schwerfällige Lundenflinte durch das handliche Steinschlossgewehr und die Pike durch das Bajonett, eine sowohl für die Fernwirkung wie für den Nahkampf geeignete Waffe, und machte das Fußvolk wieder zur Haupttruppengattung. Denn auch die Dragoner waren nur eine Art berittene Infanterie, die mit Karabiner und Säbel ausgerüstet zum Gefecht absaß, so dass das Pferd bei ihnen nur die Rolle eines Beförderungsmittels spielte, wie etwa bei den heutigen Truppenkörpern die Eisenbahn. Ferner war er der Erste, der die allgemeine Uniformierung einführte, während bisher die Soldaten nach freier Wahl selber für ihre Kleidung gesorgt hatten. Auch in diesem Zuge zeigt sich der neue Geist der rationellen Ordnung, der alle Lebensgebiete ergreift. Das Militär wird zum ersten Mal exakt. Der Soldat ist keine lebendige, einmalige Individualität mehr, sondern eine gleichgültige Ziffer, für die das algebraische Symbol der Uniform eingesetzt wird. Statt eines bestimmten Soldaten gibt es nur noch den Begriff Soldat, mit dem man nach Belieben zu operieren vermag, wie es in den Alleen von Versailles keine einzelnen Bäume mehr gibt, sondern nur noch eine Anzahl von identischen Proben der Gattung Baum, eine schnurgerade Reihe gleichförmig geschnittener, unter eine allgemeine Schablone subsumierter Exemplare. Von demselben Einheitswahn war Ludwig XIV. Auch in seiner Religionspolitik geleitet. Wenn er gegen die Jansenisten, denen die Literatur seines Zeitalters einen großen Teil ihres Glanzes verdankt, mit großer Strenge vorging, so tat er dies nur aus seinem Willen zur Uniformität und Korrektheit. Sein Widerstand gegen den Papst hatte dieselben Motive wie sein Einschreiten gegen die Heretiker. Er berief eine Kirchenversammlung nach Paris, die erklärte, Petrus und seine Nachfolger hätten von Gott nur die Macht im Geistlichen, nicht im Weltlichen, und auch diese Macht sei beschränkt durch die höhere Autorität der allgemeinen Konzilien und durch die Vorschriften und Gebräuche der gallikanischen Kirche. Diese gallikanische Kirche ist eine französische Nationalkirche, die dem Papst keinerlei Einfluss auf die Besetzung der Pfründen einräumt und daher als politischer Körper von der englischen Hochkirche nicht allzu weit entfernt ist. Leider ließ sich der König in diesem Kampf gegen alle zentrifugalen Bestrebungen auch zur Aufhebung des Edikts von Nantes bewegen, wodurch alle Hugenotten entrechtet und der gehässigsten Verfolgung preisgegeben wurden. Durch diesen ebenso unmenschlichen wie unklugen Akt hat er sich und seinem Lande den größten Schaden zugefügt und alle Billigdenkenden in Europa gegen sich aufgeregt. Von hier datiert sein Abstieg. Während der zweiten Hälfte seiner Regierung beginnt seine Sonne immer deutlicher, ihre hässlichen Flecken zu offenbaren, um alsbald langsam zu verbleichen und schließlich in grauer, trauriger Dämmerung unterzugehen. Man hatte den Hugenotten zwar verboten, das Land zu verlassen, aber ein großer Bruchteil, etwa eine halbe Million, konnte trotz strengster Bestimmungen nicht an der Auswanderung verhindert werden. Dieser Verlust bedeutete für Frankreich weit mehr als eine Verminderung der Bevölkerungsziffer, denn die Hugenotten zählten zu den geschicktesten und fleißigsten Untertanen des Sonnenkönigs. Die Brokat-, Seiden- und Samtweberei, die Herstellung feiner Hüte, Stiefel und Handschuhe, die Fabrikation von Borten, Bändern und Tapeten, die Uhrmacherei, die Spitzenklöppelei, die Tabakbereitung, die Kristallschleiferei lag fast ganz in ihren Händen. Sie entzogen nicht nur diese Industrien ihrem Vaterland, das sie erst sehr allmählich und nicht mehr mit derselben Vollkommenheit wiederherstellen konnte, sondern trugen sie auch ins Ausland, das sie dadurch konkurrenzfähiger machten. Sie wirkten dort auch mit großem Erfolg als Seeleute und Ingenieure und organisierten, wo sie konnten, vor allem in Holland, eine freie Presse, die die ganze Welt über den egoistischen und brutalen Charakter der bewunderten Regierung Ludwigs des 14. aufklärte und aufs Nachteiligste gegen sie Stimmung machte. Das Theater von Versailles. Das tägliche Leben war demselben Prinzip unterworfen wie das religiöse und politische. Es sollte alles erhaben, großartig, pompös, effektvoll und zugleich einfach, korrekt, geordnet, überschaubar sein. Unter Ludwig dem 14. wird die Place Royale mit ihren Nebenstraßen in vollkommenster geometrischer Regelmäßigkeit erbaut. Le Nôtre ist der Schöpfer des französischen Gartenstils, der den Anlagen die Form mathematischer Figuren gibt und ihr Wachstum mit Zirkel und Lineal beaufsichtigt. Ebenso symmetrisch waren die Wasserkünste angelegt, zum Beispiel das Bassin de Latton in Versailles, wo in regelmäßigen Abständen Frösche im Kreise sitzen, die genau die gleichen tadellosen Kurven spritzen. Denselben Geist atmet das Menuett, vielleicht der merkwürdigste Tanz, der jemals erfunden wurde, denn in ihm ist das Kunststück zu Wege gebracht, lähmendste Gezwungenheit, Abgemessenheit und Marionettenhaftigkeit mit bezauberndster Anmut, Lebendigkeit und Leichtigkeit zu vermählen. Im Grunde war jedoch das ganze Salonleben jener Zeit ein Menuett. Es war genau vorgezeichnet, wie viel Schritte man machen müsse, bis man sich verbeugen dürfe, welche Linie diese Verbeugung zu beschreiben habe und wie tief sie in jedem einzelnen Falle sein solle. Es gibt in dieser Welt nichts, das nicht einem minutiösen und wohldurchdachten Reglement unterworfen, nichts, das dem Zufall überlassen wäre. Das ganze Leben ist ein Reißbrett mit einem Millimeter-Quadratnetz, ein Schachbrett, auf dem bestimmte gleichartige Figuren ihre vorschriftsmäßigen Züge machen. Dieser strengen Geistesetikett durfte sich auch der große König nicht entziehen, denn sie war die einzige Macht, die stärker war als er. Seine Tagesordnung war genau geregelt. Jede Stunde hatte ihre bestimmte Beschäftigung, Kleidung und Gesellschaft. Der unumschränkte Herrscher ist im Grunde nicht mehr als eine große Puppe, die von gewissen hiezu ausgewählten Personen angekleidet, umgekleidet, gefüttert, spazieren gefahren und zu Bett gebracht wird. Niemand darf ihm ein Taschentuch präsentieren als der Vorsteher der Taschentücherabteilung. Die Prüfung seines Nachtstuhls ist Sache einer eigenen Hofcharge. Um ihm ein Glas Wasser zu überreichen, sind 4 Personen nötig. Sein ganzes Leben ist ein lästiger und langweiliger Empfang immer derselben Gesichter, die immer dasselbe ausdrücken. Als man Friedrich dem Großen das französische Hofzeremoniell beschrieb, sagte er, wenn er König von Frankreich wäre, so würde es seine erste Regierungshandlung sein, einen Vizekönig zu ernennen, der für ihn Hof zu halten hätte. Das Leben des Hofs ist ein ewig gleiches Repertoirestück, das um 8 Uhr morgens beginnt und um 10 Uhr abends endet, um am nächsten Tage von vorne anzufangen. Noch mehr, das Leben ganz Frankreichs ist eine solche Komödie. Es bedurfte einer bewundernswerten Selbstbeherrschung und Selbstverleugnung, um die heikle und aufreibende Rolle des Titelhelden dieser Komödie würdig durchzuführen. Aber Ludwig XIV. Hat diese schwierige Aufgabe mit so souveräner Meisterschaft gelöst, dass man nicht einmal die Mühe spürte. Er hat Europa 54 Jahre lang ein großes Theater vorgespielt. Ein sehr geschmackvolles, sehr pompöses, sehr geistreiches Theater und ein sehr äußerliches, sehr brutales und sehr verlogenes Theater. Ludwig XIV. Wollte imponieren, aber mit Grazie. Er ließ sich mit Vorliebe als Imperator abbilden. Berninis prachtvolle Reiterstatue zeigt vielleicht am besten, wie er sich aufgefasst sehen wollte. Sie stellt ihn auf einem ungezäumten Pferd dar, das im Begriff ist, den Hügel des Ruhmes zu erklimmen. Der französische Bildhauer Girardon meißelte auf den Hügel marmorne Flammen, die andeuten sollten, dass Ludwig XIV. Sich als neuer Curtius für sein Vaterland geopfert habe. Eine schamlose Speichelleckerei, die das Werk auch künstlerisch ruiniert hat. In seinen Manieren betonte der König jedoch niemals den Autokraten. Er war immer taktvoll, immer beherrscht, auch bei schlechter Laune liebenswürdig und zornig, nur in der maßvollen Rolle eines Jupiter Tonans. Er war besonders gegen Damen von der ritterlichsten Zuvorkommenheit und zog vor dem letzten Küchenmädchen tief den Hut. Er verstand die Kunst zu schenken, ohne zu demütigen, und zu verweigern, ohne zu verletzen. Wie weit sein Zartgefühl ging, zeigt sein Benehmen gegen Jakob II. Von England, der nach seiner Entthronung bei ihm Zuflucht gefunden hatte. Er behandelte ihn nicht nur als gleichgestellten Souverän, sondern gestattete ihm sogar, sich König von Frankreich zu nennen und die Lilien im Wappen zu führen, welche beiden Rechte die englischen Könige noch aus der Zeit herleiteten, wo sie Besitzer eines großen Teiles von Frankreich gewesen waren. Er warf seinen Stock aus dem Fenster, um nicht in die Versuchung zu geraten, den sehr hochmütigen Marschall Lauzun, der ihn beleidigt hatte, zu schlagen. Als ein höherer Offizier, der in einem Gefecht einen Arm verloren hatte, einmal zu ihm sagte, »Ich wollte, ich hätte auch den zweiten verloren, dann brauchte ich Eurer Majestät nicht mehr zu dienen«, erwiderte er bloß, »Das würde mir sowohl ihretwegen wie meinetwegen Leid tun«, und machte ihm ein bedeutendes Geschenk. Er besaß eine vorzügliche Konstitution, die allein es ermöglicht hat, dass er so viele Jahre den Strapazen seiner Position gewachsen war. Sein Mittagessen bestand für gewöhnlich aus 4 Tellern verschiedener Suppen, einem ganzen Fasan, einem Rebhuhn, einer großen Schüssel Salat, Hammelfleisch mit Knoblauch und Soße, Schinken, einem Teller Backwerk, Früchten und Marmelade. Auf sexuellem Gebiet entwickelte er eine ebenso große Vitalität. »Dem König war alles recht, wenn es nur einen Unterrock anhatte«, schrieb Lieselotte. Sein Hofstaat umfasste nicht nur die jeweilige erklärte Maîtresse, die Maîtresse en titre, sondern auch eine Anzahl Dames du lit royal, die ebenfalls offiziellen Charakter trugen und in eine bestimmte Rangordnung eingereiht waren. Er hat überhaupt fast alle Frauen seiner Umgebung besessen und war der Vater einer Legion legitimer, halblegitimer und illegitimer Kinder, Allein von der Königin, der La Vallière und der Montespan hatte er im Ganzen 16. Äußere Politik Ludwigs des 14. Die Politik Ludwigs des 14. hat sowohl bei seinen Zeitgenossen wie bei späteren Beurteilern großen Tadel erfahren. Sie gilt als das Musterbeispiel der Rücksichtslosigkeit und Brutalität, Widerrechtlichkeit und Perfidie. Der Überfall auf Holland, der Raub Straßburgs, die Chambre de Réunion, die die Ansprüche Frankreichs auf deutsche Gebiete bis auf Pippin den Kleinen und König Dagobert zurückverfolgten und unter diesem Rechtstitel zahlreiche Städte für den König einzogen, die Einäscherung Heidelbergs und Mannheims, dies und noch vieles andere hat die Entrüstung der Mitwelt und Nachwelt erregt. Indes, solange die Politik nichts anderes sein wird, als die Kunst, seinen Gegner zu täuschen und zu überlisten, und die Frechheit, seine Macht so lange zu missbrauchen, bis eine noch stärkere Macht Einhalt gebietet, wird es immer lächerlich bleiben, staatsmännische Handlungen vor ein juristisches oder gar ein ethisches Tribunal zu zitieren. Wir wollen daher mit den Untaten des Sonnenkönigs nicht allzu sehr ins Gericht gehen, sondern in ihnen bloß den Ausdruck ihrer Zeit und der allgemein menschlichen Rohheit und Verblendung erblicken. Sein politisches Programm war nicht minder großartig als das Philipps des Zweiten und ist ebenso wenig erfüllt worden. Er dachte zunächst daran, Belgien, Holland und die Herrschaft über die Nordsee zu gewinnen, ein ewiger Traum des französischen Volkes, bis in die Tage Napoleons des Dritten hinein, der aber nur einmal vorübergehend unter Napoleon dem Ersten verwirklicht worden ist. Außerdem begehrte er Spanien mit allen seinen Dependancen, Westindien, Mailand, Sardinien, Neapel, der Franche-Comté, wozu noch zur Abrundung Savoyen kommen sollte. In Deutschland wollte er den ganzen Westen an sich reißen, teils durch unmittelbare Einverleibung, teils durch Errichtung abhängiger Fürstentümer. Gegen die Habsburger mobilisierte er die Türken, mit denen er verbündet war. Er wünschte ihnen die Eroberung Wiens und Österreichs, um im letzten Moment als rettender Vermittler zwischen dem bedrängten Deutschland und der Pforte erscheinen zu können und als Lohn dafür die Kaiserkrone zu empfangen. Dies alles zusammen hätte das Reich Charlemands wieder entstehen lassen, den die Franzosen bekanntlich ebenso für sich reklamieren wie die Deutschen. Aber die Zeit der Universalmonarchien war ebenso unwiederbringlich vorbei wie die Zeit der Universalkirchen. Er erhielt am Schluss nur die Franche-Comté, Teile des Elsass und einige belgische Grenzfestungen. Der letzte Abschnitt seiner Regierung ist durch einen 13-jährigen Weltkrieg ausgefüllt, den Spanischen Erbfolgekrieg, in dem fast ganz Europa Partei ergriff. Ludwigs Hauptgegner war Kaiser Leopold I., ein echter Habsburger mit glanzlosem Blick und hängender Unterlippe, in dessen Naturell Schlamperei und Eigensinn keine sehr vorteilhafte Mischung eingegangen hatten. Beide erhoben Anspruch auf den spanischen Thron, für den jeder einen Prätendenten aus seiner Familie aufgestellt hatte. Auf der Seite Frankreichs standen Bayern, Köln und Savoyen, das später zum Kaiser übertrat. Mit diesem waren Portugal, Preußen, Hannover und vor allem Wilhelm von Oranien verbündet, der damals in Personalunion Holland und England regierte und sein ganzes Leben lang der gefährlichste und hartnäckigste Gegner des Sonnenkönigs gewesen ist. Die Hauptkriegsschauplätze waren Süddeutschland, die Niederlande, Italien und Spanien. In diesem Krieg war Ludwig von Anfang an unglücklich. An der Spitze der Gegenkoalition standen die beiden hervorragendsten Feldherren des Zeitalters, Marlborough und Prinz Eugen, die in fast allen Schlachten siegreich blieben. Außerdem war Frankreich durch den jahrzehntelangen Steuerdruck, Misswachs und Hungersnot vollkommen erschöpft. Der König entschloss sich zu Friedensverhandlungen, in denen er sich zu den größten Zugeständnissen bereit erklärte. Er willigte in die Wiederherstellung des im Westfälischen Frieden festgesetzten Besitzstandes, die Herausgabe der niederländischen Grenzfestungen und die Verleihung der spanischen Krone an Karl, den zweiten Sohn Leopolds I. Aber die Alliierten waren beschränkt und übermütig genug, noch schärfere, unannehmbare Bedingungen zu stellen. Hätten sie damals Frieden geschlossen, so hätte Leopolds Sohn Karl im Besitz der gesamten spanischen und österreichischen Länder und der deutschen Kaiserwürde Habsburg zur europäischen Weltmacht erhoben. Da er kurz darauf als Karl VI. Die Nachfolge seines Bruders antrat. Aber gerade diese Tatsache bewirkte einen vollkommenen Umschwung, denn eine solche Machtfülle in der Hand eines einzigen Herrschers war auch nicht in den Wünschen der mit Habsburg verbündeten Staaten. Dazu kam der Fall des Whig-Ministeriums in England, der einen politischen Frontwechsel und die Abberufung Marlboroughs zur Folge hatte. Infolgedessen gelangte Frankreich zu einem verhältnismäßig vorteilhaften Friedensschluss, worin die spanische Herrschaft in der Weise geteilt wurde, dass der Enkel Ludwigs des 14. auf dem spanischen Thron und in dem Besitz der Kolonien bestätigt wurde, Karl VI., Belgien, Mailand, Neapel und Sardinien, England, das hochwichtige Gibraltar und Savoyen, Sizilien erhielt. Aber es war gleichwohl eine tiefe Niederlage des französischen Hegemoniewillens und ein unverkennbares Zeichen, dass die Zeit Ludwigs des Großen vorüber war. Schon während der ganzen zweiten Hälfte seiner Regierung begannen sich die üblen Wirkungen der egalisierenden Raison empfindlich bemerkbar zu machen. Unter der Sonne des Einheitsregimes wird allmählich alles zur leeren Wüste und dürren Einöde verbrannt. Der Hof und durch ihn die Welt um ihn wird frömmelnd, senil, moros und, was für französische Begriffe das Unverzeihlichste ist, langweilig. Der Goldglanz von Versailles wird stumpf. Der bunte Lack springt ab. Man beginnt zu beten und zu gähnen. Selbst das Volk fängt an zu erkennen, dass alles nur die trügerische Schaustellung einer aufgebauschten Talmigröße ist, hinter der sich nichts als blinde Gier und Selbstsucht verbirgt. Als der große König tot war, jubelten nicht bloß seine Feinde, sondern auch seine Untertanen. Die Mauern von Paris bedeckten sich mit Pasquillen, die Menge verfolgte seinen Leichenzug mit Schimpfreden und Steinwürfen, und in den Provinzen wurden Dankgottesdienste abgehalten. Aber schon ein Menschenalter früher musste Colbert unter militärischer Bedeckung beerdigt werden. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen hat diesmal der Gestalter der Sendereihe. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 25. März 2010, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.